أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ده unter ist der Pfarrer schon durch und machen weiter inshallah mit Riyadus Salihin und wir sind bei Überlieferung 851 bei mir, 847 bei euch und wir sind bei Buch des Salam, also begrüßen. وعن أبي عمرة البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. الحديث عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. إذن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه أمور أمرنا بها. الشاهد طبعا هو إفشاء السلام. نتكلم عن السلام بارك الله فيكم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ونفس الكلام: أفشوا السلام. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، إذن هذا حديث أبو هريرة. ثم حديث عبد الله بن سلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام، أو تدخلوا الجنة بسلام. الحديث عند الترمذي بارك الله فيكم، هذا عند مسلم، هذا عند الترمذي. طبعا من هذه الثلاثة أحاديث بارك الله فيكم يظهر أن إفشاء السلام من الأمور التي تدخل الجنة، وإفشاء السلام هو أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، وأن يكون السلام موجودا بين المسلمين، بحيث لما تقول الإنسان السلام عليك خلص معناته أنت أعطيته الأمان وهو أعطاك الأمان، فيصبح الأمر أمنا ويتحاب الناس، لأنه في إفشاء السلام محبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أما هذا السلام الخاص أو سلام المعرفة فهذا ما يجعل الناس يتحاببون فيما بينهم. وأما عيادة المريض فأجرها عظيم، فمن عاد مريضا في من يومه جعل الله سبحانه وتعالى 70,000 ملكا يصلون عليه أي يدعون له، ومن ليله نفس الكلام. وأما اتباع الجنازة ففي اتباع الجنازة قيراط، ومن شهدها وصلى عليها وشهدها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط جبل كبير مثل الأحد. أما تشميت العاطس فهو إذا قال الحمد لله يقال له يرحمك الله، وهذا واجب. نصر الضعيف وعون المظلوم واضح، وإبرار المقسم يعني إذا أقسم عليك أحد أن تبر قسمه. وما بارك الله فيكم، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس نيام، فهذه مسائل كلها فيها خير للمسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حديث 853. بارك الله فيكم في حديث أم تشيف أوش 47 48. هي بعد دم أندر الناس أوش 46 47. Ja, und das ist 49, bei dem anderen Buch ist das 48. Barakallahu fikum, zwar Abu Umara al-Bara ibn Azib überlieferte Folgendes. Der Gesandte Allah s.a.w. befahl uns die folgenden 7 Handlungen. Kranken zu besuchen. Kranken zu besuchen, Barakallahu fikum, hat einen großen Lohn. Und zwar, wer einen Kranken besucht, dann ist in Paradies, solange man einen Kranken besucht. Und wenn man einen Kranken besucht, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala 70.000 Engel für die Person Bittgebet machen am Tag. Und wenn er das macht am Abend, dann 70.000 Engel machen Bittgebet für diese Person, die einen Kranken besucht. Zweitens, Barakallahu fikum, er sagte, Begräbniszügen zu folgen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Auch dies Begräbniszügen zu folgen, das wird Janaza. Das heißt Janaza. Janaza. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Der Prophet sagte, wer ein Janaza mitmacht, oder wer Janaza Gebet verrichtet, bekommt ein Qirat. Qirat ist ein großer Berg wie Uhud von Hasanat. Und wer ein Janaza-Gebet mitmacht und dann Begräbniszug folgt, bis man die Leiche begraben hat, dann bekommt man, Barakallahu fikum, 2 Qirat, das wird 2-mal große Berge wie Uhud. Dann sagte Tashmitul Atis. Tashmit al-Atis. Was ist Tashmit al-Atis? Wenn jemand niest und sagt Alhamdulillah, man sagt ihm Yarhamukallah. Und das ist auch, Barakallahu fikum, mit großem Lohn verbunden, weil man Dua macht hier und man bekommt auch selber das Bittgebet. Dann viertens, Schwachen zu unterstützen. Ja, Schwachen zu helfen oder zu unterstützen und Unterdrückten zu helfen. Das ist fast das gleiche, Barakallahu fikum. Beizustehen, helfen, ist das gleiche. Das heißt, wenn jemand zu Unrecht behandelt worden ist, dann sollte man ihn unterstützen, helfen und nicht derjenige, der Unrecht macht. Und auch wenn jemand schwach ist, dann kann man ihm beistehen, damit man ihm hilft, damit er weiter leben kann. Dann Barakallahu fikum, sechstens Friedensgruß zu erwidern. Oder Friedensgruß zu verbreiten. Und das ist für uns hier, diesen Satz ist für uns das Wichtigste, weil Barakallahu fikum wurde der wichtigste Satz, weil das geht um Frieden, Gruß, das wir in diesem Kapitel. Was bedeutet Frieden, Gruß zu verbreiten? Dass man Barakallahu fikum immer den Leuten, die Muslimin, Salam alaikum sagt, wenn du die Leute kennst oder nicht kennst, du sagst ihnen Salam alaikum. Und das ist eine Eigenschaft, die natürlich dazu führt, dass die Muslime sich einander mögen. Gelübde zu erfüllen, eigentlich, das ist was, sagt er? Jemanden, der einen Eid geleistet hat, zu helfen, diesen zu erfüllen. Richtig. Eid, beim Eid zu helfen, diesen zu erfüllen. Beim Eid zu unterstützen. Normalerweise, Barakallahu fikum, heißt das, wenn ich jetzt sage, Wallah, mach das. Wallah, tu das. Dass du das tust und machst. Also du erfüllst was ich geschworen habe. Das heißt bei Bukhari Muslim. Wie ich schon gesagt habe, für uns ist das Wichtigste, Frieden, Gruß zu verbreiten. Weil Barakallahu fikum Überlieferung, die nächste Überlieferung von Abu Huraira, Radwanullahi alayhi, sagte, der Prophet sagte, ihr kommt nicht ins Paradies, bis ihr den richtigen Iman verinnerlicht. Und ihr verinnerlicht den richtigen Iman nicht, bis ihr euch möget. Soll ich euch etwas erzählen? Wenn ihr das tut, dann werdet ihr euch mögen. Verbreitet den Friedensgruß unter euch. Das ist bei Muslim. Das bedeutet, um was geht es hier auch? Verbreitung des Friedensgruß. Das bedeutet, Barakallahu fikum, die Muslime sollten sich mögen untereinander, sollten sich lieben untereinander. Und alles, was dazu beiträgt oder das dazu führt, sollte man tun. Und zwar hier ein Beispiel, wenn wir Friedensgruß verbreiten, dass man sagt, Salam alaikum, pass auf, sagst jemand, Friede sei mit dir. Möge Allah dich bewahren, heißt das. Die Person, wenn die Person das versteht, sagt auch, möge Allah dich bewahren, wa alaikum salam. Und so haben wir ein Klima der Liebe und Toleranz und der Barmherzigkeit unter uns. Aber wenn wir überhaupt das nicht haben, dann gibt es keinen Frieden unter uns und wir werden uns auch nicht mögen. Deshalb eine Möglichkeit von vielen anderen Möglichkeiten, eine Methode von anderen Methoden ist, dass man Barakallahu fikum Friedensgruß verbreitet. Auch Abdullah ibn Salam, Radwanullah alayhi, Abdullah ibn Salam. Übrigens, Abdullah ibn Salam, damit ihr wisst, vielleicht die anderen Namen kennt man, aber Abdullah ibn Salam, Barakallahu fikum, er war ein Habr von Ahbar al-Yahud. Der war ein großer Rabbiner bei den Juden und sein Vater war ein großer Rabbiner von ihnen. Der war so angesehen, Abdullah ibn Salam. Und er hat eine sehr schöne Geschichte, wer den Islam angenommen hat. Als er den Propheten s.a.w. sah, er hat den Propheten s.a.w. sofort gemocht. Und er wusste, dass dieses Gesicht nicht ein Gesicht von einem Lügner ist. Und deshalb ist er zum Propheten s.a.w. gegangen. Und der Prophet hatte ihn s.a.w. zum Islam aufgerufen. Dann hat er ihm gesagt, O Prophet, sammle die Juden zusammen, bring sie zusammen. Und lass sie mich nicht sehen und geh zu ihnen und frag sie, wer ist Abdullah ibn Salam unter euch? Dann haben sie gesagt, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht, hat ihnen gesagt, wer ist Abdullah ibn Salam? Der sagt, wer ist der Beste? Und sein Vater war der Beste. Der hat das meiste Wissen und sein Vater hat das meiste Wissen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oh Abdullah, komm raus. Dann kam Abdullah ibn Salam raus. Der hat ihm gesagt, ihr wisst doch, dass dieser Prophet in eurem Buch steht. dass er der Gesandte Allahs ist. Die haben gesagt, du bist der Schlimmste und dein Vater war der Schlimmste. Du bist der Schlechtste von uns und dein Vater war der Schlechtste. Sofort haben das geändert. So, Abdullah ibn Salam, barakallahu fikum, ist einer Gelehrten von ihnen, der den Islam angenommen hat. Er sagte, ich hörte den Propheten sallam, sagen, o ihr Leute, verbreitet den Friedensgruß unter euch und speist die Speise und pflegt die Verwandtschaftsbande und betet, während die anderen, die Leute schlafen. Wenn ihr das macht, kommt ihr ins Paradies mit Bewahrung oder mit Frieden. Das ist bei At-Tirmidhi, das ist diese Überlieferung, ist auch bei At-Tirmidhi. Das geht hier auch nochmal, barakallahu fikum, über Verbreitung des Friedengrußes. Und das ist der Sinn. Das wird, wenn wir das machen, wenn wir Salam alaikum sagen, wenn wir Friedensgruß unter uns verbreiten, dann ist das ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit schenkt und ins Paradies bringt. وعن الطفيل وعن الطفيل ابن أبي ابن كعب أنه كان يأتي عبد الله ابن ابن عمر فيغدو معه إلى السوق قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث فقال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقيناه رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح وفي صحيح الأدب المفرد. إذا بارك الله فيكم كان السلف يحرصون على الخير فابن عمر كان يذهب إلى السوق فقط من أجل أن يسلم على الناس وأن يسلموا عليه لما فيه ذلك من الأجر. وكذلك هنا في قوله يا أبا بطن هذا ما فيه ازدراء ولا فيه سب ولا شتم وإنما مداعبة له كما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي هريرة يا أبا هر يا أبا هر. كان يذهب إلى السوق بارك الله فيكم من أجل فقط السلام حتى يفشو السلام. فسبحان الله انظر كيف كان يبحثون عن الأجر. ولما في قصة طفيل بن عمر لما سمع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد الجنازة حتى من اتبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط ومن شهدها حتى تدفن كتب له قيراطان قيل وما القيراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فلما سمع ذلك عبد الله وما كان قد سمع الحديث فأرسل إلى عائشة رضي الله عليها يسألها فلما أتاه البشير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فقال والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة أو كثرة. ثم كان بعد ذلك لا تحصل الجنازة إلا يكون فيها ذاك مثل هذا الأمر أنه كان يذهب إلى السوق من أجل أن يسلم على الناس وأخذ الأجر. هذا أمر عظيم. الطفيل ابن أبي بن كعب فليكت عبد الله ابن عمر zu besuchen und mit ihm auf den Markt zu gehen. Er erzählte At-Tufail, wenn wir auf den Markt kamen, entbot Abdullah den Friedensgruß jedem kleinen Ladenhalter, Händlern, Armen und jeden anderen, den er auf dem Markt traf. Eines Tages, als ich wie gewöhnlich zu ihm kam, wollte er, dass ich ihn auf den Markt begleitet. Er sagte zu ihm: Was willst du auf dem Marktplatz tun? Du hältst dort nicht an, um etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Du erkundigst dich auch nicht nach Waren oder ihrem Preis. Und du schließt dich auch nicht irgendeiner Marktversammlung an. Ich schlage vor, dass wir hier sitzen und reden. Er entgegnete: O Abu Batan, das wird Vater vom Bauch, also mit Bäuchlein. Eigentlich gehen wir morgen zum Markt, um jeden, den wir treffen, mit dem Friedensgruß zu grüßen. Al-Imam Malik hat das überliefert. Und das ist Barakallahu fikum in Sahih al-Adab al-Mufrad. Das geht in dieser Überlieferung, Barakallahu fikum, das geht darum, dass Ibn Umar radhiyallahu alayhi extra zum Markt gegangen ist, damit er die Leute trifft, weil die Leute sehr viel sind dort. Damit er ihnen sagt, Salamu alaikum, damit er sie begrüßt. Weil wenn er zu Hause sitzt, dann vielleicht kommen einige Leute zu ihm, aber nicht so viele wie auf dem Markt. Und deshalb hat er gemacht, radhiyallahu alayhi, damit er den Lohn bekommt. Und so waren die Sahaba, radhiyallahu alayhim, dass sie immer dass sie immer barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, gesucht haben, wo sie Ajr bekommen, wo sie Lohn bekommen, damit sie diesen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala haben. Und so hat er das gemacht. So hat er das gemacht. Das ist, und die Sahaba waren so, die haben immer gefragt, wo bekomme ich Lohn? Was ist besser? Wie ist das für mich? Zum Beispiel, als Beispiel hier auch von Ibn Umar. Barakallahu fikum, Abu Huraira hat überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer ein Janaza, wer bei Janaza Gebet mitmacht, bekommt ein Qirat. Qirat. Qirat. Das ist da. Qirat. Was ist ein Qirat? Das ist ein großer Berg. Größer als Uhud, als Berg von Uhud. Der Prophet sagte, ein Qirat, das wird von Hasanat ein Qirat, so groß, wenn man mitmacht bei Janaza Gebet. Und wenn man den Janaza-Zug mitmacht, bis man Begräbnis zu Ende geführt hat, dann bekommt man zwei Qirat. Nicht ein, zwei. Da wurde gefragt, was ist ein Qirat? Der hat gesagt, oder zwei Qirat, der hat gesagt, zwei große Berge, der kleinste davon ist größer als Uhud. Berg von Uhud. Ibn Umar, als er das hörte, er wollte sich vergewissern, weil er das nicht gehört hat so. Ibn Umar hat das immer so gemacht. Er macht Janaza und er geht. Dann hat er zu Aisha jemanden geschickt, radhiyallahu anha, dass er fragt. Dann hat sie gesagt, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, wie Abu Huraira erzählt hat. Dann hat Ibn Umar gesagt, wie viele Qirat haben wir verloren. Danach, immer, wenn es Janaza kam, dann hast du Ibn Umar gesehen. Von Anfang bis Ende bleibt er. So waren die Sahaba allgemein, dass sie suchen nach den Taten, nach den Handlungen, die mit Lohn verbunden sind, weil sie, barakallahu fikum, ins Paradies kommen wollten und weil sie immer das haben wollten, was Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden macht, damit sie ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Babu kayfiyyat as-salam. Yustahabu an yaqul al-mubtadi bis-salam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. إذن هذا أفضل. واختلف أهل العلم في لو سلم على واحد السلام عليك أم عليكم، والصحيح أن يقول عليك، وإذا قال عليكم أيضا لا بأس بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طبعا هنا مسألة، إلقاء السلام ورد السلام، اختلف أهل العلم فيها على أقوال. منهم من يرى أن إلقاء السلام سنة والرد واجب، ومنهم من يقول الإلقاء فرض والرد فرض، ومنهم يقول الاثنان سنة، ومنهم يقول العكس، يعني الإلقاء واجب والرد سنة. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن الإلقاء يعني واجب، وكذلك الرد واجب، ولكن بالنسبة للإنسان من السنة أن يبدأ السلام قبل الآخر. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. كابيتال هندت زواين دريسك. Und zwar die Art des Grüßens. Es ist besser, dass derjenige, der zuerst grüßt, sagt, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, und er soll in der Mehrzahl grüßen, auch wenn der Begrüßte allein ist. Und die Antwort soll lauten, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt, der fügt wa hinzu. Natürlich, die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Manche sagen, wenn die Person allein ist, dann sagst du nur Assalamu alaika. Nur alaika, ohne alaikum. Weil diese Mim, normalerweise ist es für Jama, für Plural. Und manche Gelehrten sagen, kein Problem, man kann das so sagen. Es gibt noch etwas, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich, wenn man grüßt. Wenn man grüßt. Ist begrüßen mit Assalam, das heißt, dass du anfängst, ist das Pflicht, und was ist mit Erwidern? Manche Gelehrte sagen, Begrüßung zu geben ist Sunna, antworten ist Pflicht. Andere sagen umgekehrt. Begrüßen ist Pflicht, antworten ist Sunna. Andere sagen, beide sind Sunna. Und andere Gelehrten sagen, beide sind Pflicht. Sag Salam alaikum. Antwortest du alaikum salam. Pflicht, Pflicht. Wallahu alam. Aber natürlich, wir haben Beweise, dass man begrüßt hat und nur einer hat geantwortet, nicht alle. Deshalb, wenn das Pflicht für jeden ist, dann sollten alle antworten, und das ist nie der Fall. Aber wenn man einzeln ist, dann begrüßt man, der andere ist verpflichtet, dann zurück zu antworten. Aber wenn man in der Gruppe ist, dann ist es genug, dass einer oder zwei den Friedensgruß erwidern. Was ist jetzt mit dem Gruß geben? Salam alaikum. Barakallahu fikum. Natürlich ist es auch Pflicht, dass ein Muslim seinen Bruder mit Salam alaikum begrüßt. Aber Sunnah ist, dass du versuchst, als Erster zu machen. Das wird erst zu begrüßen. وعن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه أبو داود والترمذي. إذا بارك الله فيكم، على كل السلام عليكم عشر حسنات، ورحمة الله عشرون، وبركاته ثلاثون. ذاك الإنسان بارك الله فيكم يحيي، وتكون تحية أفضل إذا كانت إذا رد عليها بالشكل الأفضل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال لك السلام عليكم، قل وعليكم السلام ورحمة الله، حتى لو تميت وبركاته، فلك الأجر في ذلك. بارك الله فيكم. عمران بن حسين رضوان الله عليه زاكت أين من كام تم قفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكت السلام عليكم دي قفيت صلى الله عليه وسلم إرفيدته und er saß. Der Prophet sagte 10. Dann kam ein anderer Mann und er sagte: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Prophet erwiderte und der Mann saß. Der Prophet sagte 20. Dann kam ein dritter und sagte: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet hat erwidert und der Mann saß und der Prophet sagte 30. Das war Abu Dawud Tirmidhi. Natürlich, die Leute haben gefragt: Was ist 10, 20, 30? Jetzt sagt der Erste, der Salam alaikum gesagt, bekommt 10 Hasana. Der Zweite 20, der Dritte 30. Deshalb, wenn man Salam alaikum sagt, dann bekommt man Barakallahu fikum viel Lohn und der bekommt diese Hasanat. Und natürlich, wenn du das machst mit einer Person und der erwidert, dann bekommst du auch Hasanat, dass du für etwas Gutes gesorgt hast. Das bedeutet, du hast ihn sozusagen motiviert, was Gutes zu machen, und du bekommst dafür auch Hasanat. Tabarakallahu fikum. Man sollte am besten sagen: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und die Antwort ist: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Wenn jemand euch begrüßt, dann begrüßt besser oder mindestens gleich. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته متفق عليه وهكذا وقع في بعض الروايات الصحيحين وبركاته وفي بعضها بحذفها وزيادة الثقة مقبولة. إذا بارك الله فيكم الذي يقول لك فلان يسلم عليك فتقول عليه وعليك السلام كما فعلت عائشة. ويعني اختلف أهل العلم أنه هل يجب أم ما يجب، والظاهر أنه إذا قال لك فلان سلم على فلان وتذكرت وجب عليك أن تبلغه، أما إذا نسيت فلا شيء عليك، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الواحد يحاول بارك الله فيكم أن يفعل ذلك. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. عائشة رضي الله عليها تسيلتي لبروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت مية دس جبريل جريستي من دين فريدن جروس دان زاكت زي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته أخ في ذا زامت إيم und Barmherzigkeit und Segnungen. Das bei Bukhari Muslim. Das heißt, wenn jemand dir sagt, eine Person grüßt dich oder sendet mit mir Grüße an dich oder grüße den Person so, dann sollst du das machen, wenn du dich erinnerst. Wenn du vergessen hast, kein Problem, aber normalerweise sollst du das machen, weil das ein, sage ich jetzt, ein Amana geworden ist. Und man sagt, zum Beispiel sage ich, ein Bruder grüßt dich oder lass jemand grüßen von mir. Da sagt man, der grüßt dich. Du sagst, wa alayhi salam. Wa alayhi salam. Es ist kein Problem, auch sagt man, wa alayhi wa alayka salam. Es ist überhaupt kein Problem. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. وهذا محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا. إذا كان الجمع كثيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يفهم الناس، فإذا ظننت أنهم فهموا يكفي مرة، أما إذا ظننت أنهم ما فهموا الكلام تعيده مرة ومرتين وثلاثة، لا بأس حتى تظن أنهم فهموا. وإذا كان الجمع كثيرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد السلام ثلاث مرات مثلا في كثرة ضجة أو كذا، أما بعد الثلاث فلا يفعل، فلا يفعل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فلذلك قال أهل العلم الإنسان يسلم على المسلم ثلاث مرات، أكثر من ثلاث مرات ما يحتاج، فإن أجابه وإلا خلاص. فذاك الإنسان إذا بدأ الكلام مع أخيه يبدأ بالسلام وليس بشيء آخر. بارك الله فيكم. أنس رضي الله عليه أتسيلته der Prophet sallam pflegte, als er was gesagt hat, das Wort dreimal zu wiederholen, bis die Leute verstehen. Und als er zu Leuten kam, Und den Friedensgruß gab, der hat dreimal den Friedensgruß gegeben, das war al-Bukhari. Natürlich, dass es, das heißt, wenn die Leute viel waren, sagte An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Das heißt, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, der Prophet sallam hat sein Wort dreimal wiederholt. Warum? Weil er gedacht hat, die haben nicht verstanden. Deshalb wiederholt er zweimal und dreimal. Aber mehr als dreimal braucht er nicht. Das heißt, jetzt zum Beispiel, man erzählt den Leuten etwas. Da merkt man, ah, die haben nicht verstanden. Wiederholt mal nochmal. Merkt man, die haben noch nicht verstanden. Noch ein drittes Mal. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht. Und als er zu den Leuten auch kam, er hat dreimal begrüßt. Was wird dreimal begrüßt? Zum Beispiel, die Leute sind sehr viel. Der sagt, Salamu alaikum. Einige hören nicht. Sagt nochmal, Salamu alaikum. Nochmal, Salamu alaikum. Bis die Leute erwidern. Weil wenn die Leute viel sind und zusammen sind, dann könnte sein, dass sie beschäftigt sind. Und deshalb, barakallahu fikum, hat der Prophet sallam wiederholt. Das heißt auch, mehr als drei braucht man nicht. Und wenn man mit einem Muslim spricht, dann fängt man mit Salam. Nicht mit was anderes. Nicht Hallo und Hi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wir stoppen hier. Wir stoppen inshallah hier. Das nächste Mal machen wir weiter mit den anderen Hadithen. Natürlich, wir haben schon das Buch von As-Salam haben wir in verschiedenen Büchern schon gelernt. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.